Ein Sprecher der Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Verbandes der koreanischen Jugend in China nahm am 10. April eine Stellung mit dem Aufruf, durch die Versöhnung und Geschlossenheit der Nation das zweite Zeitalter vom 15. Juni einzuleiten.